WDR 3 Hörspiel. Heute mit Sascha Zien, schönen guten Abend. Und mit einem Hörspiel-Setting, das so ein bisschen den Geist von Harry Potter atmet. Es geht heute um ein sprechendes Bierfass. Und das kann plötzlich sprechen, weil der Blitz eingeschlagen hat. Dadurch wird das Fass sich seiner selbst bewusst und fängt lustig an zu philosophieren in einer Kneipe in Spitzbergen. Die Gäste finden das erstmal toll, aber irgendwann nervt das redende Moralapostel-Fass und alle wünschen sich, dass es doch endlich wieder das macht, was es eigentlich machen soll, nämlich Bier spendieren. Hörspielautor Leon Engler will so entlarven, dass es keine einfachen Lösungen für komplexe Probleme gibt und hält der Nation den Spiegel vor. In seinem Hörspiel Bier. Prost. Hallo, ich bin ein 50-Liter-Bierfass und kenne die ganze Wahrheit. Damit bin ich das einzige Objekt dieses Universums, das die ganze Wahrheit kennt. Sie fragen sich jetzt sicherlich, was soll das alles? Was redet das dumme Bierfass da? Aber kurz zuhören. Bier von Leon Engler. Erster Abend. Ich stand unter einem Tresen in einer Kneipe auf Spitzbergen. In mir steckte ein Schlauch drin, über den das Bier zu einer Zapfanlage floss. Und an der Theke saßen der Sam, die Sam und der Sam, ihrerseits vor drei großen Gläsern voll mit Bier. In der Eckbank links vor der Eingangstüre saßen der Sum, die Sim, der Sam und die Sim. Soweit alles klar. Sum, Sim, Sam redeten kein Wort, weil sie nur sehr selten ein Wort redeten. Was ich noch nicht wusste, aber bald herausfinden sollte. So wie die Spitzberger generell nicht die gesprächigsten Gesellen auf dieser Weltkugel waren. Sum, Sim, Sam saßen also wortlos vor ihren Biergläsern und haben geraucht und ein bisschen nachdenklich dem Zigarettenrauch nachgeschaut und sich gefragt, was gewesen wäre, wenn. Gearbeitet hat wie jeden Samstag die Stumme, die so stumm war, dass niemand wusste, wie sie hieß. Also insgesamt sehr ruhig. Ja, die Sim kam mit der Stille aber nicht so gut zurecht, wurde nervös nach einer Zeit und hat sich dann so einen Satz, einen tiefsinnigen, aus den Rippen geschnitten. Ach, das Leben. Das Leben, ja. Nicht so einfach. Das Leben? Nee, nicht einfach. Lieber das, was mal war. Das Leben. Leider war. Ja. Bis zu dem Moment war alles wie immer und ich ein stinknormales Bierfass. War ein Samstag wie jeder Samstag, außer dem Winter. Kein Licht und viele gerauchte Zigaretten. Nur das Wetter war schlechter als im Durchschnitt, gab nämlich Blitz und Donner. Gestern hat der Som auf stummes Drängen der Stummen, weil der Wetterbericht schon vorausgesagt hat, dass es gewittern würde, den Blitzableiter sich angesehen, weil die Stumme eine Angst hat, eine höllische, vom Blitzeinschlag. Dann also hat's gewittert, wie vorhergesagt, vom Wetterheini, und dann, ehrlich wahr, schlug der Blitz ein. Aua! Der Blitzableiter, der schlecht verdrahtete, elektrisierte nicht die Erde, sondern mich. Gluck, gluck. Das Bier in mir wurde warm, der Druck stieg. Gluck, gluck. Und dann hatte ich plötzlich ein Bewusstsein, ja. Und mir war auf einen Schlag klar, dass ich ein Bierfass war. Und das Erste, was mir dann zum Bewusstsein hereingeschwappt ist, war so ein kleiner Wortwechsel, den die Sim mal wieder losgetreten hatte, weil sie ja diese Allergie hatte gegen das ganze Geschweige. Schnaufte sie also ihren Satz heraus. Das Leben. Das Leben. Das Leben. Das Leben. Das Leben. Das Leben. Das Leben. Leben. Das Leben, das Leben. Prost. Schon spannend. Da waren so viele Dinge in der Kneipe. Aber ich war das Einzige, das auf einmal wusste, dass es existiert. Klar. Som, Sam, Söm, Sum, Sim, Söm, Sim. Und der Stummen war klar, dass sie Som, Sam, Söm, Sum, Sim, Söm, Sim und die Stumme waren. Aber der Toaster wusste zum Beispiel nicht, dass er ein Toaster war. Auch die ganzen anderen Bierfässer im Lager waren vollkommen unreflektiert. Ein Bierfass, das auf sich selbst reflektieren kann, dachte ich mir. Was für ein Scheiß. Irgend so eine neue Erfindung aus Japan ist das. Aber das war ich nicht. Keine Spitzentechnologie, sondern ein 0815 50 Liter Edelstahlfass. Das stand unter dem Tresen in der Kneipe in Spitzbergen. Keinerlei Bezug zu Japan. Außer der ehemalige Popsänger und Hobbydichter Yokomoto, der hier jeden Sonntag seine drei Rotweinspritzer zu sich nahm. Ja, aber warum erwacht so ein Fass dann zum Leben? Frage Nummer eins. Und noch interessanter, warum kannte ich ein Bierfass die ganze Wahrheit über den Zusammenhang von dem Ganzen hier? Prost! Prost. Zweiter Abend. Am nächsten Abend saßen der Som, die Sam und der Söm wieder an der Theke. Der Sum, die Sim, der Söm und die Sim wieder in der Eckbank beim traurige Gesichter machen und rauchen. Gearbeitet hat wie jeden Sonntag wieder die Stumme, die, wie schon erwähnt, so stumm war, dass niemand ihren Namen auch nur ansatzweise kannte. Prost! Außerdem saß noch der Yokomoto in der anderen Ecke, weil Sonntag, und trank Rotweinspritzer Numero 2 und summte traurig seine größten Hits. Und zwar so leise, dass man nichts gehört hat, wenn man nicht gerade seine Ohren an Yokomotos Stimmbänder gepresst hätte. Was aber keiner getan hat, weil merkwürdige Aktion. Wenn der Yokomoto überhaupt mal den Mund aufgemacht hat, dann sprach er immer nur in Rätseln. Und ich war immer noch nicht schlauer, warum ich ein selbstbewusstes Bierfass geworden war und so weiter und so fort. Dass ich mit allem auskannte, außer mit sich selbst. Frag ich also den Sam. Psst! Sam! Sam! Hier unten! Kurze Frage. Warum ausgerechnet ein Bierfass, das Einblick hat in Sinn und Zweck der Schöpfung und so weiter? Und der Sam erschrickt natürlich, klar. Dass noch nie ein Bierfass mit dem Sam gesprochen hat, will ich nicht behaupten. Aber erstens hat noch nie eines mit ihm geredet vor dem 9. Bier, und das war ja noch früher Abend. Sam saß erst vor Bier Nummer 3. Und zweitens, niemals über Sinn und Zweck der Existenz oder ähnliches. Sagt er also überrascht. Bierfass? Du kannst ja reden. Ja, das weiß ich schon. Das ist aber keine Antwort auf meine Frage. Warum von allen Dingen ich es bin, das plötzlich ein Selbstbewusstsein hat und nicht der Salzstreuer oder der Tisch oder die Kuh in Berchtesgaden auf der Weide? Bevor der Sam aber antworten konnte, schaltete sich der Som ein mit einem tiefsinnigen Kommentar. Ein sprechendes Bierfass. Nicht so viele Bier sollte ich trinken. Ja, oder noch eines, damit das Bierfass nicht aufhört zu sprechen. Ja. Lustig, das alles. Toller Mittwoch. Heute ist Samstag. Wirklich? Ja. Nee, heute ist Sonntag. Magst du was essen, Bierfass? Nein, bin ein Bierfass, muss nichts essen. Konntest du schon immer sprechen? Nein. Erst seit einem Tag, 2 Minuten, 19 Sekunden, kann ich denken und über das Gedachte sprechen. Ein sprechendes Bierfass. Das ist allerhand. Du sagst es, Sam. Kann ich nur reden, sondern auch auf mich selbst reflektieren. Ich bin Subjekt und Objekt in einem. Bin ein Edelstahlleib mit Seele. Muss ich mich erst dran gewöhnen. Ein intellektuelles Bierfass. Subjekt, Objekt, Leib, Seele. Schalalalala. Naja, Sam. Im Gegensatz zur Schnucke auf der Lüneburger Heide, die nur blöd schaut, weiß ich von mir selbst und im Gegensatz zu dir ist mir sofort klar, warum ich bin. Für dich gibt es darauf keine allgemeingültige Antwort. Deine Existenz ist eine Frage, an deren Beantwortung du verzweifelst. Deswegen sitzt du hier und schüttest so viel Bier in dich hinein, um ein Loch zu füllen, einen Mangel, den du per Geburt mitbekommen hast. Und hoffst jetzt, dass der spitzbergische Wirtschafts- und Sozialausschuss dir dein Geld nicht wegnimmt, damit du weiter reinschütten kannst. Was redet das Bierfass da? Aber ein Bierfass, wie ich es bin, Sorm, ist einfach nur da, um Bier zu fassen. Kann also mit mir im Reinen sein. Ja. Hört mal alle her. Wir haben hier einen Philosophen unter uns. Ah, Herr Dr. Bierfass, hier ist Ihr Nobelpreis. Außerdem weiß ich auch, warum ich da bin. Um mich um das ganze Saatgut im Tresor zu kümmern, nämlich. Genau. Deswegen sind wir alle da. Ja, wir sind Wissenschaftler. Experten. Und du? Bist bloß ein dummes Bierfass. Und alle haben gelacht. Nur der Jock und Moto nicht. Und ich bin da gestanden, wusst plötzlich von mir und wurde immer noch angezapft wie zuvor. Dann relativ schnell wieder Ruhe, bis die Sim wieder nervös wurde und eine ihrer scharfsinnigen Beobachtungen teilte. Ach ja, das Leben. Nö. Naja. Na klar. Prost. Und dann sagte der Sim: Leute, wie nennt man einen Neger im Cockpit? Und der Bagage fällt keine Antwort ein. Der Sim löst also auf. Pilot, ihr Rassisten. Und alle haben gelacht. Und ich, das reflektierte Bierfass, war auf einmal traurig, weil ich kannte ja die ganze Wahrheit und wusste somit, Prost. Dass hinter einem lustigen Witz auch immer eine traurige Wahrheit steckt. Weswegen einer Clownsfigur zum Beispiel auch oft zum Weinen zumute ist. Sag ich zum Sam also: Schau, Shoshi, gar nicht so lustig. Versteh schon, kleiner Jux, tut keinem weh, aber falsch. Als allerletztes würde man drauf kommen, dass einer mit einer Hautfarbe, einer dunklen, der in einem Cockpit sich aufhält, ein Pilot ist. Mit so einer Anschauung, mit der wir hier die Welt anschauen. Ja, schon Kant, der alte Nachdenker, hat angefangen, so einen Mist zu verzapfen. Die Neger sind weit tiefer, hat er da geschrieben. Dass man eine Hitliste der besten Menschen erstellt. Saublöd, meines Erachtens. Und der Obersturmbannführer Adolf Eichmann, der sehr viele Millionen Tote am Hut hat, hat sich dann versucht, so rauszureden bei den Prozessen mit seinem Kant. Aber der Kant hat gesagt, hat der Eichmann gesagt, weil der Kant ja obendrein einer der größten Judenhasser vor dem Herrn war. Naja, vielleicht war der Luther ja noch schlimmer. Oder der Hegel, auch so ein klein bisschen eine Sau. Der hat dann in seiner Philosophie über die Geschichte so richtig ausgeteilt. Schorschi, hör gut zu. Hegel also. 3 Jahre vor seinem Tod sagt er: Der Neger stellt den natürlichen Menschen in seiner ganzen Wildheit und Unbändigkeit dar. Von aller Ehrfurcht und Sittlichkeit, von dem, was Gefühl heißt, muss man abstrahieren, wenn man ihn richtig auffassen will. Es ist nichts an das Menschliche Anklingende in diesem Charakter zu finden. Der Rousseau, der Voltaire, der Linné, der Fichte, der Wagner, der Heidegger und so weiter und so fort. Eigentlich kluge Köpfe, denkt man. Auch gute Bücher, teilweise. Aber denen hat diesbezüglich einfach der aufgeklärte Zeitgeist ins Gehirn geschissen. Und diese rassenideologischen Picker, Afrikaner schwarz, phlegmatisch schlaf. Bist du von allen guten Geistern verlassen? Haben uns dann auch die Hirnrinden leider verklebt. Aber faszinierend. Weil jetzt denken wir ja immer noch, Jahrhunderte später, dass wir auf dem Treppchen ganz oben stehen und per Geburt die Goldmedaille umgehängt bekommen haben, nur weil wir eine Hautfarbe, eine weiße haben. Also ich nicht. Ich bin ein Bierfass. Ich bin graumetallig. Ooh, yeah. Der Shorshi ganz unbeeindruckt. Gähnt, pult sich einen Essensrest mit der Zunge aus einem Zahnzwischenraum heraus und sagt: Mich nervt das Bierfass. Ja, So ein Besserwisser-Bierfass. Seit wann wissen Bierfässer alles besser? Fragen wir doch das Bierfass. Das weiß ja alles besser. Ja, genau. Mal gucken, ob das Fass weiß, warum es alles immer besser wissen muss. Ey, Bierfass. Gluck, gluck. Seit wann weißt du alles besser? Seit der Blitz in mich eingeschlagen ist. Ha, ha. Erst kurze Pause. Dann nahm das Gespräch eine Wende. Nämlich sagte der Sam, der eigentlich eher selten von sich aus etwas sagte, von der Ecke zur Theke herüber. Habt ihr gehört, dass jetzt noch mehr von denen kommen wollen? Von den sprechenden Bierfässern? Nein, von den... Ja, ihr wisst schon. Von den Nisa. Sag mal nicht mehr. Hey, das denkt man nur noch. Aber der Kant hat doch auch. Ja, und wenn der Kant von einer Brücke springt? Was? Noch mehr von den Nisa? Ist ja gut. Also, noch mehr? Echt jetzt? Nach Spitzbergen, oder? Nach Spitzbergen. Wieso Spitzbergen? Ja, weil hier der Tresor ist, in dem wir Exemplare vom Saatgut aller Nutzpflanzen dieser Welt aufbewahren. Ach so, na klar. Ja, nirgendwo gibt's mehr zu essen. Also rein potenziell. Ja, ja. Egal, wie sich das Wetter verändert, wir sind gewappnet. Die wollen an unseren Tresor. Ja. Ja, und die vermehren sich wie die Bakterien, hab ich gehört. Wie die Bakterien? Hab ich auch gehört. Ja, ich auch schon mal irgendwo. Oh, scheiße. Kacke. Alle kommen jetzt hierher. Hierher? So sieht's aus. In den allernördlichsten Norden? Ja, und das ist erstmal der Anfang. Hat ein Profi gemeint. Das hat ein Profi gesagt? Ja, ein Profi. Dann müssen wir das tun. Ja, ja. Aber was? Wir können das Bierfass befragen. Das Bierfass? Ja, das weiß doch alles. Ja, ja, jetzt ohne Spaß. Gut. Bierfass? Ja. Was können wir tun, damit die... Na, weiß schon. Nicht mehr hierher kommen. Aufhören. Freihandelsabkommen in eurem Sinn zu erpressen. Mit Exporten die dortigen Märkte zu überschwemmen. Ressourcen zu Spottpreisen abzuschürfen. Schulden in die Höhe zu treiben. Und Staaten in Abhängigkeit zu halten. Entwicklungshilfe zu zahlen und gleichzeitig das Zehnfache an Profit aus dem Kontinent zu quetschen. Aufhören, Staatsoberhäupter umzubringen, Truppen auszubilden, Waffen zu liefern, Interventionen zu führen, die korrupte Elite zu bestechen und Rohstoffunternehmen mit Tochterunternehmen auf den Bermudas zu gründen, um Profit zu maximieren. Ja, das war ja wieder klar, dass das sprechende Bierfass wieder so einen bierfassmäßigen Scheiß daherredet. Auf das Bierfass kann man nicht zählen. Nein. War eh klar, oder? War klar. Ihr habt mich gefragt. Ja, aber was können wir dafür? Also Bierfass, wir haben nichts damit zu tun. Wir sitzen auf Spitzbergen vor unserem Bier. Wir sitzen nicht am Hebel. Und die Jahrhunderte der Sklaverei? Dann Grenzen gezogen und Staaten aufgebaut nach europäischem Verständnis. Fremde Zivilisation aufgezwungen, missioniert. Land und Rohstoffe weggenommen. Millionen und Abermillionen Menschen umgebracht. Nach Unabhängigkeit der 60er Jahre. Weiter Einfluss im Verborgenen genommen. Die Armen immer weiter ausgeplündert. Und die Reichen reicher gemacht. Also das war ich nicht. Ich auch nicht. Ich genauso wenig. Dito. Ein Beispiel, ja? Da werdet ihr eures Lebens nicht mehr froh. Da könnt ihr nicht mehr Mund zum Bierglas, Bierglas zum Mund spielen. Da müsst ihr feste weinen, wenn ihr das hört. Hier also die Infos. Und weil ich Einblick habe, auch in die Funktionsweise der Raumzeit, hole ich General Lothar von Trotha aus dem Totenreich in die Kneipe und lasse ihn sagen, was er tun werden wird. Guten Abend. Ich bin der Lothar, Kommandeur der Schutztruppe in Deutsch-Südwestafrika. Der große General des mächtigen deutschen Kaiser Wilhelms II. Krieger der Herero und Nama begehren auf, weil wir sie unterdrücken, ihnen ihr Land wegnehmen und ihre Frauen vergewaltigen. Sie sind nicht mehr wert, deutsche Untertanen zu sein. Deshalb plane ich ihre Vernichtung. Ich werde gut 80.000 von ihnen meucheln. Ja, das klingt erstmal nach sehr hohen Kosten, die auf das Kaiserreich zukommen. Aber ich werde den Großteil der Leute in der Savanne verdursten lassen. So sparen wir Munition. Innerhalb der deutschen Grenzen wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen. Ich nehme keine Weiber und Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volke zurück oder lasse auf sie schießen. Dies sind meine Worte an das Volk der Herero. Und wer sich widersetzt, dem werden wir alles versprechen. Land, Vieh, was sie wollen. Haben wir sie dann, dann hängen wir sie alle. Und bei wem der Strick reißt, der soll im Konzentrationslager krepieren und verrecken. Das wird als erster Völkermord des Jahrhunderts in die Geschichtsbücher eingehen. Prost! Ah. Hallo, darf ich ganz um Ruhe kurz bitten? Dankeschön. Ganz kurzer Einwurf des Auswärtigen Amts bezüglich der Äußerungen des Generalleutnants Lothar von Trotha hier in dieser Kneipe in Spitzbergen. Völkermord, jein, vielleicht doch eher Gräueltat, ja? Heutzutage würde man das Völkermord nennen, keine Frage, ja, aber damals auf jeden Fall keine Reparationszahlung, weil UN-Völkermordskonvention nicht rückwirkend anwendbar. Nulla pöna sine lege. So, kleine Anmerkung für Namibia. Bitte aufhören, Deutschland ständig zu verklagen, ne? Ja? Gerne ein bisschen mehr Entwicklungshilfe, wirklich überhaupt kein Problem. Also, viele Grüße und Prostmahlzeit, Ihr Auswärtiges Amt. Boah, das hat gesessen. Nach so bleischweren Inhalten habe ich die Bagage in der Tasche, dachte ich. Und die Bagage wäre den Tränen nahe, weil Menschen schlecht und Geschichte finster. Aber nein, weit gefehlt. Die Bagage konnte den General gut leiden, denn der gesellte sich zu ihnen und gab ein paar Schnäpse aus und einen Rum und hat sich so eine Sympathie erkauft und dann ist er raus in die kalte Kälte und die Clique saß wieder so nah wie möglich mit den Lippen am Glasrand und saugte sich das Bier rein. Gluck, gluck, gluck. Und in mir begann es zu jucken. Es kitzelte, es sprudelte und ich wusste, eine neue Runde zapfte die Stumme und die Clique schwärmte ein bisschen wie verliebt. Ein echter General. Was für Manieren der hatte. Und so eine schicke Uniform. Ja, so eine Uniform, die macht was her. Ich hätte auch gerne so eine Uniform. Aber habt ihr denn nicht gehört, was der General gesagt hat? Ja, und? Wir sind ja keine Deutschen. Sind wir nicht. Haben nichts damit am Hut. Spitzberger sind wir. Und Spitzbergen ist neutral. Wir wollen nur unsere Ruhe. Und wenn einer einen Rum ausgibt, dann sagen wir nicht nein. Prost! Ich weiß nicht, was der General in Spitzbergen jetzt macht, außer frieren. Aber Vorsicht! Wenn Sie diesen Mann sehen und zufällig ein Herero sind oder nur ein wenig so aussehen, dann schauen Sie bitte zu, dass Sie wegkommen. Sonst war's das mit Ihnen und dem Leben. Gut gemeinter Rat des Bierfasses mit Einblick in den totalen Gesamtzusammenhang. Was ich dann gemacht habe? Ich habe ein bisschen in der Geschichte gekramt und zur Clique dann etwas gesagt, was sie ganz national betraf, damit sie sich persönlich angesprochen fühlen. Hab ich also gesagt, aufgepasst. Und was ist mit der Kronkolonie damals in der Karibik, in der zehntausende Sklaven ein Zuckerrohr angebaut haben, damit eure Vorfahren sich mit einem Rum gegenseitig betrunken machen konnten? Hm? Was soll damit sein? Na, ohne die wärt ihr wahrscheinlich nie gezeugt worden, weil die Nordlichter doch so schüchtern sind und für die Fortpflanzung einen Alkohol, einen hochprozentigen, brauchen. Weiß ich nichts von. Ja, das waren doch die Dänen. Oder die Schweden. Nein, die Isländer. Außerdem verjährt. Ja, ist traurig. Ist aber so. Aber nicht unsere Verantwortung. Ich war quasi am Ende. Aber dann und urplötzlich unterbricht der Yokomoto sein Gesumme, das eh keiner gehört hat, und sagt in seiner lustigen japanischen Art und Weise, aber so, dass es ein jeder hört: Pass auf, Heuschreck, dass du mir nicht den schönen Tau in Scherben trampelst. Und dann trinkt er einen großen Schluck von seinem Rotweinspritzer und haut das Glas auf den Tisch mit einer Wucht, dass es zerspringt. Apropos Scherben. Oha! Starker Moment. Ruhe in der Kneipe. Alle stumm. Nicht nur die Stumme. Selbst die Sim kann ihre Stimmbänder stillhalten und sagt mal keinen ihrer Sätze. Wind pfeift vor der Tür vorbei. Richtig dramatisch. Die Bagage dreht sich um, wie in Zeitlupe, und schaut sehr finster drein in Richtung Yokomoto. Dann steht der Sim auf, packt den Yokomoto am Arm und schleift ihn zur Tür. Ich glaube, du hast genug für heute Abend. Hey, warum musste der Yokomoto jetzt gehen? Der Yokomoto war müde. Aber der hatte doch erst zwei Rotweinspritzer. Der Yokomoto war sehr, sehr, sehr müde und besoffen. Das glaube ich nicht. Der Yokomoto trinkt nie nur zwei Rotweinspritzer. Ich glaube, ich halte dieses Moralapostel-Bierfass nicht mehr aus. Oh, Stumme, kannst ein anderes Bierfass anschließen? Ja, Stumme, eins, das nicht die ganze Zeit von Verantwortung redet. Ja, das nervt gewaltig. Ach, schließ ein anderes an. Ich zahle dir das. Schreib's an. Die Stumme schaut den Sim und die Sim scharf an, die beide so gar nicht nach großer Kreditfähigkeit aussehen. Und die Stumme denkt sich, nix da, hier wird nicht angeschrieben. Müssen wir dem Bierfass jetzt zuhören, bis wir es leer getrunken haben? Eine Qual ist das. Wie viel müssen wir denn da noch trinken? Die Stumme rechnet nach. Circa 18 Liter sind 36 halbe. Geteilt durch 7 sind 5 halbe pro Kopf. Geht doch. Schaffen wir heute Abend. Na locker. Prost! Jetzt aufpassen. Die Stumme wollte mich noch mal hochheben. Nur so aus Neugier, wie gefüllt ich noch bin und ob sie sich auch nicht verrechnet hat. Und merkt das, was nicht stimmt. Das wiederum merkt die Bagage. Was los, Stumme? Warum schaust du so? Die Stumme zeigt auf mich. Dann steht die Bagage auf und ein jeder hebt mich einmal hoch. Das ist ja noch voll. Wir saufen doch schon den ganzen Abend. Jetzt werden wir das Bier fast nie los. Oh, wenn das jetzt ewig weiterredet, werde ich verrückt. Was machen wir denn jetzt? Die Bagage verzweifelte, klar. Die Stumme rieb sich derweil die Hände und freute sich, klar, weil bodenloses Bierfass, Goldgrube. Ja, toll für dich. Ja, super, Stumme. Freu dich halt über unsere Misere. Dann gab die Stumme eine Runde aus und Frieden. Schon spannend. Die Bagage wurde sofort zahm durchs Freibier. Und man soff so vor sich hin. Gluck, gluck, gluck. Und wurde leise und starrte andächtig in den Bierschaumlöcher hinein und pustete sich den Kummer zu den Nasen heraus. Und ab und zu ein Satz von der Sim, der in die Tiefe ging. Das Leben, das Leben, das Leben. Mann, Mann, Mann. Ja, ja, ja. Prost! Auch die Stumme hatte längst mit dem Picheln begonnen. Der Sam hat ihr ein paar Marillenschnäpse spendiert, weil er sie sexuell anziehend fand. Und das ausdrückte, indem er ihr Marillenschnäpse einkaufte, die so viele Prozente hatten wie Spitzbergen Breitengrade. Dabei ist der Sam verheiratet mit der Lissy und hat 4 Kinder. Die Froni, die Conny, den Seppi und den Batzi. Aber da mische ich mich nicht ein. Das war also mein 2. Abend als Bierfass, das sich durch einen Blitzeinschlag selbst erkannt hat. Dritter Abend. Nächster Abend. Obwohl die Kneipe geschlossen war, weil Montag Ruhetag, standen der Sam, die Sam, der Sim, der Sum, die Sim, der Sam und die Sim in der kalten Kälte vor der Tür. Wetter wieder schlecht. Konnte nichts Gutes bedeuten. Hörte ich also genauer hin. Wir müssen dieses Bierfass loswerden. Wir können es nicht austrinken. Ich habe eine Idee. Was für eine Idee? Wenn wir das Bierfass nicht austrinken können, dann stehlen wir es und machen es zu Geld. Zu Geld? Ja, ein entsprechendes, unendlich volles Bierfass. Damit fahren wir um die Welt und verdienen uns goldene Nasen. Das ist genial. Ja, mein Urgroßvater ist mit einem Haufen Wilder aus Afrika um die Welt gefahren und hat einen Reibach gemacht. Das glaubt ihr nicht, was da ein sprechendes Bierfass hergibt. Jeder will ein sprechendes Bierfass sehen. Und jeder mag Bier. Und mit dem Reichtum kaufen wir einen Tresor für unseren Tresor, den wir nochmal in einen Tresor tun. Aber das Bierfass redet ja nur Scheiße. Wie kriegen wir das Bierfass dazu zu sagen, was die Leute hören wollen? Wir können sein Gehirn waschen. Aber ein Bierfass hat kein Gehirn. Nicht zu viel nachdenken, Leute. Jetzt stehlen wir es erstmal und stellen es auf eine Bühne und dann schauen wir weiter. Ja. Und wie kommen wir in die Kneipe? Ich hab noch einen Schlüssel von der Stummen. Hab nämlich gesagt, ich schau mir den Blitzableiter nochmal an, weil der solch eine Angst hat vor dem Blitzeinschlag. 1, 2, 3. Schockierend. Brach die Bagage also wirklich in die Kneipe ein, an einem Montagruhetag, und suchte sofort Streit und wollte mich mitnehmen. So, du selbstbewusstes Bierfass. Jetzt kommst du mit? Ich erstmal ganz Pazifist. Was passiert? Du weißt doch alles, dann weißt du doch auch, was jetzt passiert. Ihr wollt mich stehlen und mich verkaufen, weil noch keiner auf der Welt ein sprechendes Bierfass gesehen hat? So. Mhm, ganz genau, du Schlaumeier. Du bist jetzt unser Geldscheißer. Die Bagage packte mich unsanft an und rollte mich hinaus in die kalte Kälte durch den Schnee. Warte mal, mehr links. Kein Erbarmen. Ja, mir wird schwindelig. Schnauze, Bierfass. Du hast hier nichts mehr zu melden. Tanzt ab jetzt nach unserer Pfeife. Kapisch? Aber! Nein, aber. Immer wenn ich was sagen wollte, traten sie mir den Edelstahl. Also hielt ich bald die Klappe. Sie warfen mich in einen Kofferraum, was meine Kohlensäure durcheinander brachte. Und wir fuhren quer über die Insel und sie hieften mich in den Keller vom Sam. Ich verbrachte die Nacht an einen Stuhl gefesselt. Und die Ratten nagten an mir und bepinkelten mich. Das war der 3. Tag seit meinem Erwachen als Bierfass mit Ego und Verstand. Vierter Abend. Auch den nächsten Tag brachte ich in Sams Keller zu. Eher langweilig. Nur ich und die Ratten. Am Abend aber fuhren wir in die sehr große Veranstaltungshalle in Spitzbergen. Dort hingen schon überall Plakate mit mir drauf. Außerdem wirklich sehr viele Leute. Ich also nervös. Auf der Bühne kündigte mich Sum mit sehr großen Worten an. Meine Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen an diesem Abend. Sie werden Teil von etwas Unglaublichem sein. Ein sprechendes Bierfass wird zu Ihnen sprechen. Großer Applaus! Hallo, Test. In der Nacht in Sams Keller dachte ich über das Üble und Schlechte im Menschen und der Welt nach und kam drauf, dass, wenn man davon ausgeht, dass der liegende Mensch nur durchschnittlich 15 Zentimeter hoch ist, obwohl seine Wampe oft viel höher ragt, aber... Mal angenommen, die Leichen des 20. Jahrhunderts der ganzen Erde ein Gürtel hätten sein können. Und ich rede Stapel, klar? Nicht Fuß an Kopf. Und nicht alle Leichen, klar? Sondern nur Opfer von Krieg, Völkermord und so weiter. Wenn man sie Kopf zu Fuß legen würde, die Toten, wären sie noch nicht verwest. Dann könnten sie 10-mal der Welt ein Gürtel sein. Aber wofür? Millionen. Was ist das für eine Zahl? Wie soll man sich die vorstellen? Von was gibt es 262 Millionen? Wie viel sind 262 Millionen Menschen? 262 Millionen Mal haben Frauen ein Kind zur Welt gebracht. Dann Nabelschnur ab, zack, zack. Laufen lernen, sprechen lernen, nur damit sie ein anderer Mensch wieder von dieser Erde entfernt und ihr Bewusstsein mit einem Schlag, einem Stich oder einem Schuss ausknipst. Klick, klack. Ja, meine Damen und Herren, beruhigen Sie sich. Das war ein Scherz, ein schlechter. Gleich beginnt die Show, die richtige. Trinken Sie in der Zwischenzeit ein Bier. Aufs Haus. Die mochten aber mal gar nicht, was ich zu sagen habe. Ja, was glaubst du denn? Wenn du so einen Scheiß verzählst. Aber du reißt dich jetzt zusammen. Wenn du alles weißt, dann weißt du auch, was die Leute hören wollen. Erzähl den Leuten, wofür sie bezahlt haben, sonst... Sonst? Dann fiel der Watschenbaum um. Na, servus. Und die Bagage verdrosch mich, als ob es kein Morgen wäre. Und ich, das jetzt verbeulte, sprechende und leicht traumatisierte Bierfass, wurde zurück auf die Bühne geschoben. Meine Damen und Herren! Und überlegte mir gut, was der Som, die Sam, der Söm, der Sum, die Sim, der Söm, die Sim inklusive Publikum hören wollten. Hier ist, Trommelwirbel, das sprechende Bierfass! Hallo. Ich bin ein 50-Liter Bierfass. Ja, und ich kenne die ganze Wahrheit. Als ich rüberschaute ins Backstage, knackte die Clique mit ihren Fäusten und Genicken und schnippte ausgerauchte Zigaretten und finstere Blicke in meine Richtung. Ich kann doch jetzt nicht einfach so einen Müll hier verzapfen. Gluck, gluck. Hab doch meine Ideale. Gluck. Aber für die Ideale gibt's nur Haue. Gluck, gluck. Gluck, gluck. Den Leuten schmeckt ja auch ein Würstel besser als ein Trüffel. Gluck. Obwohl da auch nur der Müll verwurstet ist. Gluck. Aber die Wurst hat so eine ehrliche Haut. Gluck, gluck. Also Müll reden und dann mit einer ehrlichen Glasur übergießen. Gluck. Dann schmecken den Leuten meine Worte. Gluck, gluck. Weil nicht Gottes Ebenbild sind sie. Gluck, gluck. Sondern ein Bildnis der Wurst. Sie fragen sich jetzt sicherlich, was soll das alles? Was redet das dumme Bierfass da? Aber kurz zuhören. Die haben sich ihre Heimat durch eine Korruption und einen Schlendrian und eine ungehemmte Vermehrung und Stammes- und Religionskriege kaputt gemacht. Und jetzt kommen sie daher und nehmen uns weg, was wir uns mit einem Fleiß und einem Grips aufgebaut haben. Unser Spitzbergen, unseren schönen Tresor und die schönen, lieben Pflanzensamen. Was das ist? Was ist das? Eine Sauerei ist das! Super Bierfass! Alter, so! Wir zahlen denen seit Jahrzehnten Geld nach anderswo und nix wird besser anderswo, weil die anderswo von Natur aus faul sind und auf der Haut der Faulen liegen, von früh bis spät. Deshalb sind die auch nicht einbaubar in eine Gesellschaft wie die unsrige, in der eine Tüchtigkeit und ein Fleiß Tugenden, ach, was sage ich, Evangelien sind. Das ist ein Puzzle, wo die Teile nicht passen. Endlich einer, der sagt, wie es ist. Einer, der das Maul aufmacht. Das ist meine Meinung. Ja, und meine Meinung ist nun mal die Wahrheit. Wir schulden den anderen nichts. Nichts. Nichts. Ich träume von einem schneeweißen Spitzbergen. Danke. Interessant. Ein paar Worte wie diese. Und statt Prügel gab es Lob und Anerkennung. Ein schönes Gefühl machte sich im Edelstahl breit. Schon erschreckend, wie schnell ich meine Überzeugung im Klo runtergespült habe. Aber auch ein reflektiertes Bierfass will nur ein bisschen eine Liebe, wie es scheint. Trotzdem, ständig Gewissensbisse. Eh klar, warum. Das war der vierte Abend meines Lebens als Bierfass, das von sich selbst Bescheid weiß. Fünfter Abend. Am nächsten Abend war erstmal alles wie immer. Weil die Bagage nicht mehr in der Kneipe von der Stummen sich wegsaufen konnte, soff und rauchte sie im Keller vom Sam, bei den Nagetieren. Und ließ dabei den Fernseher im Hintergrund laufen für die Atmosphäre. Und ich fühlte mich ganz schön dreckig. Eklar. Die Sim ärgerte aber trotz TV wieder einmal die Ruhe. Und darum machte sie einen Vorschlag. Bierfass? Magst du nicht für das Amt des Inseloberhauptes kandidieren? Wie bitte? Kam mir nur gerade so. Schmeichelhaft, Sim. Aber warum soll ein Fass voll Bier die Menschen regieren? Warum nicht? Gute Frage. Also, ich finde die Idee gut. Lief doch super gestern. Wie man's nimmt. Schau, wir haben sogar schon Kugelschreiber und Mützen und Luftballons mit deinem Gesicht drauf. Wo habt ihr das denn her jetzt? Haben wir extra machen lassen. Sau teuer, weil per Overnight Express. Oh, vergesst es. Aber wir können das Zeug nicht mehr zurückgeben. Oh nee, das wäre echt schade. Das gestern war ein Ausrutscher. Die Leute lieben dich aber. Ja, die Insel redet nur noch von dir. Was? Aber ich habe doch selber nur saublöd dahergeredet. Genau das wollen die Leute. Ehrlich und aus dem Bauch heraus. Die Leute erkennen sich wieder in dir. Bist bodenständig und sagst, wie es ist. Nein, mach ich nicht. Selbst wenn ihr mich wieder verhaut. Die nennen dich schon Bierfass-Messias. Gerstensaft-Heiland, das habe ich auch schon gehört. Ja und? Was soll ich schon verzapfen? Weiß doch nichts von Politik. Erzähl irgendwas Süffiges. Ja, irgendwas, was kleben bleibt. Dann gibt's nen Applaus. So ein Applaus, der einen meint, ist schon super. Du wirst so viel Liebe und Applaus kriegen, bis du tot umfällst. Ehrlich wahr? Ja, ehrlich wahr. Wir wollen Unabhängigkeit. Ja, super. Wir wollen ein stehendes Heer. Ja. Wir wollen eine eigene Währung. Ja. Wir wollen hier keine Essenbeschmutzer. Ja. Das ist es. Meine Stimme hast du. Bierfass, du bist die Zukunft. Prost. Wir haben ein sehr gutes Programm. Vermögen gerecht verteilen. Mehr Personal für Bildung, Pflege und Gesundheit. Was das? Menschenwürdige Was? Asylpolitik. Na, die Werbung da im TV. Mach mal lauter. Ach, das ist nur so eine andere, neue Partei. Aber. Keine Sorge, die mag keiner. Wohnraum bezahlbar machen. Unsere Empfehlung, wählen Sie uns. Super Fahrt. Wer mag denn einen bezahlbaren Wohnraum, wenn er sich nicht mal seine Miete leisten kann? Die werden alle die DSDV wählen. Was ist die DSDV eigentlich? Die Stimme des Volkes. Eine Schmach wird das für mich. Ich werde kein Spitzenkandidat. Mach dir mal keine Sorgen, Fass. Die Menschen lieben deinen kernigen Ton. Hey, musst nur auf deine Allwissenheit vertrauen, dann wird das schon. Du wirst sie vorführen beim großen TV-Duell. TV-Duell? Wie bitte? Ja, Beim großen Showdown. Gibt ein Duell live im TV. Ja, das sprechende Bierfass versus die Stimme des Volkes. Heute Abend. Und die ganze Insel schaut zu. Scheinwerfer auf dich. Große Aufregung. Moderatorin kommt rein, sagt ihr Blabla ins Mikro. Dann bist du dran. Beunruhigende Musik. Kommst vor die Kamera? Zoom auf dein Bierfassgesicht. Kennen alle schon von den Luftballons. Von den Kugelschreibern. Von den Mützen. Super Effekt. Sie lieben dich. Sie rufen deinen Namen. Bier! Bier! Bier! Bierfass! Und du sagst... Der Showdown. Der Showdown. Die anderen sind das, was nicht das Volk ist. Stinkfaul sind sie. Aber obwohl faul, nehmen sie uns alles. Das Wasser, das wir trinken. Die Luft, die wir atmen. Die Erde, auf der wir stehen. Den Himmel, in den wir kommen. Unsere Frauen, unsere Töchter, unsere Sparschweine. Unsere Zukunft, unsere Gegenwart. Unsere Nachtruhe. Unsere Kultur. Unsere Tradition. Unser Übergewicht. Unsere Kirchen. Unser Bier. Unsere Autobahn. Obacht, mein Volk. Obacht. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Bierfass, für diese scharfe Analyse unserer Wirklichkeit. Nun zu Ihrem Kontrahenten, der Stimme des Volkes. Wo ist die Stimme des Volkes? Aufnahmeleitung. Hallo? Hat jemand die Stimme des Volkes gehört? Wo ist die Stimme des Volkes? Ah, da ist sie ja. Yokomoto? Und die Stimme? Ihr seid die Stimme des Volkes? Gut, die Bühne gehört der Stimme des Volkes. Sagen Sie der Bevölkerung Spitzbergens, warum die Leute Sie und nur Sie wählen sollten. Bitte schön. Die Stimme des Volkes kriegt kein Wort raus? Heißt aber was? Rotweinspritzer für Mut. Der Frühling fängt an. Und erneut kehrt Dummheit auf Dummheit zurück. Ja. Nun. Nun ist es an Ihnen, liebe Spitzbergenerinnen und Spitzberger, über die Zukunft unseres kleinen Eilands zu entscheiden. Guten Abend. Erste und ewige Amtszeit. Was dann geschah? Erdrutschsieg für mich. Na klar, niemand mag Haikus. Jeder mag Bier. Ja. So ist ein Bierfass mir nichts, dir nichts Chef geworden und hat eine separatistische Bewegung losgetreten. Hab ich auch erst mal geschaut, wie die Kuh, wenn's blitzt. Hab dann einen Einparteienstaat aufgebaut mit eigener Armee und eigener Währung und eigenen Gesetzen und eigener Bierfahne und eigenem Nationalstolz. Tut mir leid, ich huste euch so ins Mikrofon. Und nicht zu vergessen, unserem eigenen Tresor! Am Schluss habe ich mir selber ein kleines Medienimperium gebastelt, wo die Welt so aussieht, wie sie aussehen muss, damit man sie liebt. Die tiefschürfenden Gedanken von Sim und dem Pack waren auch ein bisschen anders dieser Tage. Das Leben. Oder? Gar nicht so schlecht. Das Leben. Könnte besser sein. Aber auch schlechter. Prost! Die Medien nannten mich Heiland vom Eiland. Und es war wirklich ausgezeichnet, der Chef zu sein von meinem kleinen Inselstaat. Klar, baute ich also Spitzbergen ein bisschen um, ein bisschen mehr Geld für mich und die Bagage, ein bisschen weniger für die anderen, ein bisschen mehr Militär, ein bisschen mehr Polizei, ein bisschen weniger Pressefreiheit, ein bisschen weniger Datenschutz und Grundrechte und so weiter und so fort. Ach ja, und wer nicht meiner Meinung war, Der wurde mit einem gigantischen Katapult ins Meer geschossen. Schneid! Und ganz Spitzbergen hat gejubelt. Ach, das Leben als Staatsoberhaupt war ein permanenter Urlaub. Hab dann auch angefangen mit dem Trinken, weil entspannt. Jeden Tag ein bisschen früher das erste Bier. Was haben wir gesoffen? Und uns an unserem Reichtum überfressen. Gute Zeit, gute Zeit. Gluck, gluck, gluck. Wenn jemand gemuckt hat, gab's von der Militärpolizei eins auf den Deckel. Patsch! Und ab und zu haben wir unser liebes Katapult beladen und einen Spielverderber im Eismeer versenkt. Schneid! Und irgendwann, als sich alle so ein bisschen an die Umbaumaßnahmen gewöhnt hatten, legte ich noch eins obendrauf. Schneid, schneid, schneid! Aber keinen hat's gestört. Habe ich also erklärt. Noch mehr Geld für mich und die Bagage und ihr Unternehmen. Der Rest muss den Gürtel enger schneiden. Arbeitslose sollen ihre Organe verkaufen. Alleinerziehende Mütter müssen sich bescheiden im Namen des Volkes. Ja, ne? Wir brauchen das Geld für Militär und Polizei. Die Epidemie der Sozialleistungen eindämmen. Von unten nach oben verteilen. Dafür sparen wir noch mehr ein bei der Pressefreiheit. Das heißt, volksfeindliche Medien verbieten. Schütze deine Rasse. Es ist das Blut deiner Ahnen. Den afrikanischen Einwanderungstypus abschieben. Und heimatnah konzentrieren. Mit militärischen Kräften einen Raum in Besitz nehmen. Ihn sichern. Dort Versorgungseinrichtungen für diese Menschen bereitstellen. Und dann zurück in die Heimatländer. Dann heißt es zur Not auch Knüppel aus dem Sack. Spitzbergen ist die Wiege der Weißen. Wir fordern eine auf dieses Eiland abgestimmte Familien- und Bevölkerungspolitik mit einem Bekenntnis dazu, dass Spitzbergen weiß ist. Gut, ne? Ja, ja. Irgendwann lag ich am Strand in der Sonne, glücklich, verbeult, verrostet und sternhagelvoll. Und bei mir, meine lieben Ministerialräte, lagen uns in den Armen und sangen ein schönes Lied darüber, wie schön doch unser Eiland ist und wie kaputt der Rest der Welt. Der Sorm war dicht, die Sam war dicht, der Söm war dicht, der Sum war dicht, die Söm war dicht. Der Söm war dicht, die Sim war dicht, ich war dicht, das Volk war dicht, die Grenze war dicht. Bier von Leon Engler. Es sprachen die Sim, Ona von Meidel, die Sam, Amelie Barth, die Sim, Lisa Biel, der Söm, Lilium Lewald, der Som, Nils Kretschmer, der Söm, Oleg Zukov, der Sum, David Formweg. Das Bierfass, Daniel Zillmann. Daniel Zillmann sowie Arvid Birnbaum, Fang Yü, Edda Fischer und Arndt Klavitter. Komposition: Julia Klomfass. Technische Realisation: Dirk Hülsenbusch und Mechthild Austermann. Regieassistenz: Roman Podeswa. Regie: Martin Zülker. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2019. Dramaturgie: Hanna Georgi.